Die Sache ist die, dass dieser Gedanke, verstehst du, in der Tat ihnen hin und wieder kam. Verstehst du? Das heißt, niemand wagte es laut auszusprechen, denn es ist das dümmste Zeug. Und besonders als sie diesen Anstreicher erwischten, zerfiel alles in nichts und bleibt für alle Zeit erledigt. Aber warum sind sie auch solche Dummköpfe? Ich habe damals am Jotow ein wenig verprügelt. Das soll aber unter uns bleiben, Bruder. Bitte lass dir auch nichts anmerken, dass du es weißt, denn ich habe bemerkt, dass er empfindlich ist. Es geschah bei der Luise. Heute wurde alles klar. Hauptsächlich dieser Ilja Petrowitsch. Für ihn war damals deine Ohnmacht im Polizeibüro der springende Punkt. Aber später schämte er sich selber. Ich weiß es ganz genau. Raskolnikow hörte gierig zu. Rasumichin plauderte in seiner Trunkenheit alles aus. »Ich fiel damals in Ohnmacht, weil die Luft dort schlecht war und weil die Ölfarbe so widerlich roch«, sagte Raskolnikow. »Du willst es auch noch erklären? Nicht die Ölfarbe war es allein, die Krankheit bereitete sich schon einen ganzen Monat vor. Sosimow ist doch Zeuge. Aber wie niedergeschlagen Samjotow jetzt ist, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich bin nicht mal den kleinen Finger dieses Menschen wert«, sagt er. »Das heißt deinen Finger. Er hat zuweilen schöne Gefühle, Bruder. Aber die Lehre, die heutige Lehre im Kristallpalast, das ist der Hauptkuh. Du hast ihn zuerst erschreckt und fast verrückt gemacht. Du hast ihn fast gezwungen, wieder an diesen ganzen scheußlichen Unsinn zu glauben. Und dann plötzlich zeigtest du ihm die Zunge, als wolltest du sagen, da hast du es jetzt. Glaubst du nun? Köstlich. Jetzt ist er zermalmt, vernichtet. Du bist ein Meister, bei Gott. So muss man mit ihnen umspringen. Schade, dass ich nicht dabei war. Er erwartete dich jetzt sehnlichst bei mir. Porfiri will dich auch kennenlernen. Aha, auch der bereits? Und warum halten Sie mich denn für verrückt? Nicht gerade für verrückt. Ich habe, scheint mir, da zu viel gesagt. Siehst du, es setzte ihn in Erstaunen, dass dich nur diese eine Sache interessierte. Jetzt ist es klar, warum dich das interessierte, wenn man den Zusammenhang kennt. Und wie es dich damals gereizt haben muss und mit deiner Krankheit zusammenfiel. Ich bin ein wenig betrunken, Bruder. Aber weiß der Teufel, Porfiri hat so seine eigene Idee. Ich sage dir, auch er ist jetzt auf Geisteskrankheiten versessen. Mach dir nichts draus.